wieder komm ich zu dir. Leg bei dir meine Lasten ab, wieder hilfst du mir auf, wieder schenkst du mir Trost, wieder gibst du mir Halt, dass ich gehe den schmalen Weg, dass ich stark bin im Kampf, auf den Weg hin zu dir. Dort über Wolken weit, dort ist mein Heim bereit, dort werd ich weiß gekleidet Jesus sehen. Dort über Wolken weit, dort ist mein Heim bereit, dort werd ich Jesus sehen. Schnell das Leben vergeht, Tage fliehen und du stehst da, bist auch du auf dem Weg, der ins Himmelreich führt. Die Entscheidung hast du, auch für dich ist dein Heim bereit. Jesus wartet auf dich, ruft dich sanft hin zu sich. Dort über Wolken weit, dort ist mein Heim bereit, dort werd ich weiß gekleidet Jesus sehen. Dort über Wolken weit, dort ist mein Heim bereit, dort werd ich Jesus sehen. Auch du darfst zu ihm kommen, leg bei ihm deine Lasten ab. Seine Liebe ist groß, nur bei ihm ist der Trost. Dann hast du auch ein Heim, du gehst mit mir den schmalen Weg. Dann singst du auch mit mir, Herr, bald bin ich bei dir. Über Wolken weit, dort ist mein Heim bereit, dort werd ich weiß gekleidet Jesus sehen. Dort über Wolken weit, dort ist mein Heim bereit, dort werd ich Jesus sehen.